Deutschland Radio Kultur, es wird 8.10 Uhr. Ohne YouTube und Twitter, ohne Facebook und Flickr hätte die Opposition im Iran keine Stimme, kein Gesicht gehabt. Denn das Regime versuchte per Zensur und Beschränkung der Journalisten aus dem In- und Ausland jegliche Berichterstattung zu unterbinden. Auch die Nachrichtenprofis bedienten sich schließlich weltweit des Amateurmaterials, das im Internet hochgeladen wurde. Doch wie anfällig sind die sozialen Netzwerke auch für Fälschungen, für Gegenpropaganda, wie glaubwürdig und wie störanfällig sind sie? In den letzten Tagen sind die Twitterer im Netz aus Iran nahezu verstummt, ebenso viele Blogger. All diesen Fragen und Hintergründen will heute Abend der Fernsehkulturkanal Dreisat in einer Extrasendung zur aktuellen Berichterstattung im Iran nachgehen. Moderator der Sendung ist Gerz Kobel und ihn begrüße ich zum Mediengespräch in der Ortszeit. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Kolbmann. Der Titel der Sendung ist ja das Dilemma der vierten Gewalt. Übernehmen nun Amateure den Job professioneller Journalisten? Ja, das Problem haben wir schon ein bisschen länger. Also Burma wäre ein weiteres gutes Beispiel. Ein Beispiel wäre China. Die Frage ist, wo kriegen wir unsere Informationen her? Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass das, was wir Kommunikationsgesellschaft nennen, was wir Medien nennen, so eine Art Verbindung, Vermittlung zwischen uns und zwischen den drei Gewalten, also Jurisdiktion, Exekutive und Legislative, ist. Und da wird immer mehr, sagen wir, unkontrolliertes Material, subjektives Material eingespeist. Was an sich nicht schlimm ist, das hatten wir immer. Die Frage ist nur, wie ordnen wir es? Wir können überhaupt nicht mehr genau sagen, woher es kommt. Also kaum, dass Twitter auf dem Markt ist, das ist ja gerade mal 2 Jahre her, gab es die ersten Fälle, dass zum Beispiel die Absender von SMSen gefälscht wurden. Das bedeutet, ich kann noch nicht mal klar feststellen, hat tatsächlich der behauptet, die SMS geschickt zu haben, sie tatsächlich geschickt. Das stellt den gesamten Journalismus vor völlig neue Probleme, vor allen Dingen dann, wenn unsere Korrespondenten auf den Balkons der Hotels stehen und nur von da aus berichten können und im Grunde genommen an den wirklichen Informationen genauso nah oder genauso weit entfernt sind wie wir. Im Grunde müsste die journalistische Sorgfaltspflicht ja auch da greifen, auch solche Quellen müssten überprüft werden. Aber wenn es darum geht, möglichst schnell Informationen und Bilder auf die Sender zu bringen, dann geht das alles nicht. Wird das Dilemma dadurch nur noch größer? Die Frage ist ja, meiner Ansicht nach ja. Die Frage ist nur, müssen wir es eigentlich immer so schnell haben? Also als das damals das Flugzeug im Hudson River notlandete, waren, glaube ich, 1 oder 1,5 Minuten später das erste Bild im Twitter-Netz. Die Frage ist, was bringt uns das? Also ich sehe dieses Flugzeug bei Twitter. Die Frage ist nur, kann ich diesem Bild glauben? Ist dieses Bild ein Fake oder nicht? Das heißt, der Vorsprung, den ich zeitlich habe, der wird sozusagen erkauft durch eine Ungenauigkeit der Quellenangaben, überhaupt durch eine Unbestimmtheit der Informationen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, was wir haben, dass inzwischen die Massenmedien Unbestimmtheit produzieren und diese Unbestimmtheit stellen sie allen anderen Systemen der Gesellschaft, also Politik, Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft, Religion und so weiter zur Verfügung. Und die Frage ist eben, können wir diese Unbestimmtheit in Bestimmtheit überführen? Und da haben wir wirklich ein riesiges Problem. Und ob Zeit tatsächlich das Einzige ist, was zählt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was im Moment genau passiert, zum Beispiel im Iran, die Nachrichten sind relativ still, wir wissen es nicht genau. Sie sprachen von der Unbestimmtheit, die die Massenmedien produzieren. Kommt da der gute alte Qualitätsjournalismus wieder ins Spiel, der mehr Bestimmtheit produzieren sollte, sich auch Zeit und Atem lässt? Ja, spielt eine Rolle. Ich denke, dass wir den wieder in Anschlag bringen müssten. Die Frage ist nur, wie. Also ich glaube, dass das ein grundsätzliches Dilemma ist, was wir wahrscheinlich überhaupt nicht mehr lösen können. Hinzu kommt ja, dass die klassischen Medien, also jetzt im Moment im Radio, was ja immer klassischerweise ein ganz schnelles Medium war, also mit ganz schnellen Informationen, im Grunde genommen fast schon im Internet an Schnelligkeit vergleichbar. Und Fernsehen, dass die immer mehr abdanken. Also wir brauchen im Grunde genommen Fernsehen und auch Radio, um das zu interpretieren, was wir eigentlich im Internet oder auf Twitter sehen. Die Frage ist nur, woher können wir, selbst wenn wir Qualitätsjournalismus machen, das, was da im Internet und auf anderen Kanälen geschieht, wie können wir das überhaupt noch einordnen? Also unser Orientierungswissen, das zum Beispiel darauf basiert, dass wir ein hervorragendes Korrespondentennetz haben, zumindest in den öffentlich-rechtlichen, das bröselt einfach immer mehr und fällt immer mehr in sich zusammen, weil wir dieses Korrespondentennetz gar nicht mehr so schnell nutzen können. Wird es auch gefährlich, zumal ja Regimes wie das im Iran, aber das chinesische natürlich auch, alle diktatorischen Regimes, die neuen Medien ebenso nutzen wie diejenigen, die Berichte schnell in die Welt bringen wollen, um diese zu manipulieren? Richtig, das wird auch heute ein wichtiges Thema sein. Ozzy Ors ist ja da, das ist sozusagen einer der Urväter der Internetrevolution bei uns. Man hat ja beispielsweise im Iran relativ schnell das Handynetz lahmgelegt. Also ich weiß aus mehreren Fällen, man konnte eigentlich nur noch über Festnetz, was sehr teuer ist und natürlich ganz leicht überwacht werden kann, telefonieren. Dann war 2-3 Tage später das Handynetz wieder da. Nur, was damals noch nicht klar war, man hatte sozusagen Fallen eingebaut. Also man hatte Software eingebaut, die es ermöglicht, die übrigens aus Deutschland kommt, die es ermöglicht, ganz schnell die Telefone noch besser zu überwachen. Dasselbe ist im Internet der Fall. Also Spionagesoftware, die sehr schnell herausfindet, von welchen IP-Adressen aus eine Information geschickt worden ist. Das heißt, das System selber nutzt diese Medien, die sozusagen zur Demokratisierung genutzt werden sollen, um selber Fallen zu stellen. Abgesehen davon, Klaus Kleber hat darauf schon hingewiesen, in einer der Sendungen, es war auffallend, dass diejenigen Filmaufnahmen, die zeigten, wie Demonstranten sich Polizisten nähern, immer von besonders guter Qualität sind. Also da kann man eigentlich schon von ausgehen, dass das Sachen sind, die die Regierung selber ins Netz gestellt hat. Das Dilemma der vierten Gewalt. Thema heute in einer Dreisatzsendung extra um 22.25 Uhr, 22:55. Moderator ist Gerz Kobel und das war ein Mediengespräch mit ihm. Ich bedanke mich dafür. Herzlichen Dank auch. Schönen und Tag. Gemacht wird die Sendung in Mainz und dort ist Deutschlandradio Kultur zu empfangen auf der OKW-Frequenz 107,2 und im digitalen Radio DAB selbstverständlich auch im Internet. 8:16 Uhr ist es.